Total schön, mal wieder in Wien zu sein. Ist sehr lange her. Ich glaube, das letzte Mal in Wien war tatsächlich 2006 zu einem Seminar über Befreiungsdienst. Und seither habe ich einige von euch wiedergesehen, aber nie in Wien. Und es ist erstaunlich, wie schön das Gebäude geworden ist, wie viel Veränderung hier war. Es zeugt von sehr viel Fleiß. Ich freue mich, nicht nur in Wien zu sein, sondern ganz speziell, dass ich diesen Abend und morgen den Tag mit euch verbringen darf. Und auch freue ich mich sehr, zu diesem Thema Geistesgaben praktisch zu euch sprechen zu dürfen. Und es ist spannend zu sehen, was dieses Thema, allein der Titel Geistesgaben praktisch in den Menschen so hervorruft. Was ruft es in dir hervor? Geistesgaben praktisch. Und ich habe im Vorfeld sehr gebetet und mir sind ein paar Sachen im Vorfeld wichtig schon zu sagen. Der erste Gedanken, ich glaube, das ist so Gottes Einleitung zu dem Thema. Ich hatte heute auf der Autofahrt eine sehr, sehr schöne Gemeinschaft mit dem Herrn und bin daher auch sehr gespannt, weil er gesagt hat, wir werden Spaß zusammen haben und ich habe auch echt Lust auf Spaß. Und der erste Gedanke von dem himmlischen Papa ist, dass er sagen möchte, wenn er dich anschaut, und ich meine jetzt wirklich jeden Einzelnen hier, in jeder Reihe. Es gibt einen Bibelvers in 2. Chronik, wo es heißt, Gottes Augen schauen im ganzen Land. Gottes Scanner. Gott sieht jeden Einzelnen, der heute hier sitzt. Und er möchte jeden Einzelnen anschauen mit den Worten, du bist nützlich. Du bist mir nützlich. Du bist nützlich. Und ich hatte empfunden, dass manche da sind, wenn die das Wort Geistesgaben praktisch hören, wo sowas schon kommt, ja, es gibt ein paar Supergeistliche. Ja, es gibt welche, die hängen alle ab. Die lernen so schnell. Die empfangen so leicht. Und das mag für andere funktionieren, aber für mich nicht. Und es ist eine himmlische Wahrheit. Du, so wie du geschaffen bist, genau in deiner Konsistenz. Du bist nützlich. Du bist dem Vater nützlich. Er schaut dich an und sagt, ich habe was für dich. Für genau für dich und es passt zu dir. Und ich würde sagen, das ist eigentlich schon, da geht schon an die Wurzeln von Geistesgaben. Der Papa kann uns gebrauchen. Und oft ist es so, dass wir nicht das Empfinden haben. Oft ist es so, dass wenn wir auf uns schauen, dass wir sagen, Gott mag jeden gebrauchen auf der Welt, aber mit mir hat er echt ein Problem. Ich bringe Gott zur Verzweiflung. Andere schaffen das nicht und Gott hat Gnade ohne Ende, aber ich schaffe es tatsächlich, Gott zur Weißglut zu bringen. An mir verzweifelt er. Das weiß aber niemand. Und es ist nicht so. Es ist nicht so. Und darum, nimm das mal kurz auf. Ich würde wirklich diesen Einstieg, mach mal die Augen kurz zu und spür mal diesen Blick vom Papa auf deinem Leben, wie er dich anschaut. Und er schaut dich durch das Blut von Jesus an, gereinigt. Er sieht in dir die neue Kreatur, die einzigartig ist. Er sieht in dir etwas, was er in keinem anderen Menschen finden kann. Was er geschaffen hat als Fragment, um Schönheit in die Welt zu bringen. Und er freut sich dran. Er sagt, es ist schön. Er sieht diese neue Kreatur in dir, die fähig ist, die aus seiner Abhängigkeit lebt. Und er freut sich dran. Es ist so gut. Und er möchte seinen Geist noch mehr hineinblasen, dass diese neue Kreatur, die in dir lebt, dass die sichtbar wird, dass die sich ausbreitet. dass die zum Vorschein kommt. Und er lächelt. Er runzelt über niemand hier die Stirn. Oder ist zornig. Weil er hat schon bezahlt. Ja, manche müssen umkehren. Weil du sonst auf der Stelle trittst. Aber Gott anerkennt die Schönheit, die er in dich gelegt hat. Und die Nützlichkeit. Dann gibt es andere, das war auch in der Gebetszeit, die würden gern von 0 auf 100 gehen in den Geistesgaben. Geistesgaben sofort für alle. 2 Nächte Verzückung. Drunter ist irgendwie so halbgeistlich. Und es war so, als wenn Gott zu manchen sagen möchte, bisschen Geduld. Wir gehen den Weg zusammen. Es sind ein paar da. Und es war so, als wenn das so schnell schießende Gewächse sind. Und Gott ein bisschen bremst und sagt, hab Geduld, geht zusammen, nimm die anderen mit. Okay, dann hatte ich noch einen einzigen, aber sehr spezifischen Eindruck. Ich möchte die Person nicht bloßstellen, aber es ist eine junge Frau da und du bist im Moment in einer sehr großen Konfusion, weil sich ein junger Mann für dich interessiert und du weißt, es wäre nicht richtig, aber es hat voll dein Herz erwischt. Und du bist gerade einfach sehr am Kämpfen. Und ich möchte einfach kurz beten. Papa, ich möchte beten um Frieden für diese Schwester. Weil ich das, Herr, du hast mich das sehen lassen und ich möchte beten, dass du kämpfst. Ich möchte Frieden sprechen in das Herz. Und dieses Vertrauen, dass du zusammenführst, dass du den Richtigen hast. Ich möchte einfach beten in Jesu Namen. Herr, dass da, wo das Herz gerade komplett aufgewühlt und in Konfusion ist, dass dein Frieden kommt. Ich spreche Frieden in diesen Sturm hinein. Ich bete, dass deine Klarheit wiederkommt. In Jesu Namen. Genau. Zu dem Thema, eigentlich egal, über welches Thema man spricht, es gibt grundsätzlich eigentlich 2 Stellen, wo man immer hingucken muss. Und zwar zu dem Ursprung. Das eine ist wirklich in der Schöpfung. Ganz, ganz viel entdecken wir in der Schöpfung. In diesen ersten 3 Kapiteln ist so viel Weisheit von Gott drin, steckt so viel drin, verborgen und hat uns viel zu sagen. Und das andere ist, schau auf Jesus Christus. Jesus Christus ist für so viele Dinge das Rohmodell. Und wenn ich von irgendeiner Lehre höre, das Erste, was ich mache, ist, ich gucke auf Jesus. Ich möchte schauen, wie war es bei ihm. Weil er ist mein Vorbild. Er ist für mich der Blueprint. Er ist für mich wirklich das Modell. Und ich wollte mit euch heute Abend einige Bibelstellen kurz mal durchgehen, wie das damals in dem Leben von Jesus war. Das erste ist, ich bin im Lukas-Evangelium und im Lukas-Evangelium ist das eigentlich die einzige Stelle, die uns zeigt oder die uns einen Ausschnitt aus Jesu Kindheit zeigt. Und wir sehen dort, dass Jesus als 12-Jähriger, wo er von seinen Eltern getrennt war, dass er wohl um den Vater im Himmel wusste. Er hatte ein Bewusstsein, eine Identität, die von Kind an in dem Papa gegründet war. Man hat damals zu Gott nicht Vater gesagt. Und dieses Kind im Heranwachsen wusste intuitiv, mein Vater ist da oben der himmlische Vater. Und er hatte ein unglaubliches Urvertrauen in diesem Vater. Er wusste intuitiv, dass er aus diesem Vater geboren war. Und er wuchs vor ihm auf. Und das heißt, dass er zunahm an Gnade und an Gunst bei Gott und dem Menschen. Und das Interessante ist, ich möchte eigentlich da einsteigen, wo der Heilige Geist dazu kam. Hat Jesus, also ich lese erstmal von seiner Taufe. Das fängt an in Kapitel 3. Und der Heilige Geist kam herab auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube und eine Stimme kam aus dem Himmel, die sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das sind die Verse 21 und 22. Und was ich so erstaunlich finde, in diesen, und man vermutet, dass Jesus so um die 30 Jahre war und all die Jahre vorher, ich frage mal, was hat er für Gott getan? Was hat er für Gott getan? Und ganz ehrlich, das ist was, was mir als Berufstätiger wirklich, das tut mir gut. Der hat geschuftet, der hat Möbel gebaut, der hatte Kundenbeschwerden, der musste rausfahren zum Kunden, Probleme lösen, hat sicherlich Abrechnungen gemacht. Und er hat alles mit ganzem Herzen getan, aber 30 Jahre ist eine lange Zeit. Und wisst ihr was? Jetzt könnte man sagen, so mal ganz hart, und was kam für Gott bei rum? Eigentlich nichts, außer dass er treu war. Und es fängt an damit, dass Jesus, bevor er irgendwas für Gott Sichtbares bewerkstelligt, dass er aus dem Himmel nochmal hören darf, du bist mein geliebter Sohn, ich habe Wohlgefallen an dir. Und es ist wichtig, dass ihr wisst, es ist die Basis. Bevor du irgendwas tust, leistest, irgendwas sichtbar wird, bevor irgendwas du vorzeigen kannst, du sagen kannst, ja, ich habe auch für Gott mal eine Frucht gepflückt, ich habe gesät, ich habe evangelisiert, ich habe ein Lied geschrieben. Vielleicht schaust du auf dein Leben und du siehst eine kahle Wüste und du sagst, wo ist meine Frucht? Und bevor irgendwas ist, Gott sieht bereits deine Treue. Und er sagt, siehe, ich habe Wohlgefallen. Und ich finde es so schön, dass Gott das nicht zu Jesus sagt, nachdem er hart gearbeitet hat, die Kranken geheilt hat, Tausende gesättigt hat, am Kreuz gestorben ist. Und dann kommt er zu Gott und Gott sagt, jetzt hast du alles erfüllt, nun habe ich Wohlgefallen an dir. Manche von uns fühlen so. Bevor, das ist die Grundlage. Und wenn Jesus das bekommen hat, wie viel mehr brauchen wir das? Und ich möchte sagen, Gott gibt dir diesen Liebesvorschuss. Du kannst dir nichts verdienen, indem du in den Gaben jetzt große Schritte gehst. Du wirst nicht wertvoller, geistlicher, reifer, indem du dort Erfahrung machst. Er gibt dir die Anerkennung schon vorweg. Er sagt heute Abend schon zu dir, ich sehe, was in dir ist. Ich sehe die neue Schöpfung. Ich habe Wohlgefallen an dir. Und dann ändert sich sein Leben. Also es kommt die Versuchung und dann bin ich jetzt in Kapitel 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Er hatte die Identität, er hatte die Sohnschaft, aber jetzt ändert sich was. Plötzlich kommt er in der Kraft des Geistes zurück. Und es war etwas, was ihm dazu, er war aus dem Geist gezeugt, so wie wir aus dem Geist gezeugt sind. Aber jetzt ist die Kraft Gottes, die auf ihm wohnt. Und es ist jetzt so interessant, weil das finde ich wieder so fundamental. Da hat er noch niemand geheilt, da hat er noch nicht groß öffentlich was gemacht. Und dann ist er in einer Synagoge ab Vers 18 und er fängt an und er beschreibt seinen Dienst. Und ich finde es so interessant, dass er nicht quasi, dass er bevor er anfängt, dass in der Bibel schon steht, was er jetzt tun wird, was seine Bestimmung ist. Hier steht's, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir. Also er kriegt die Rolle und er schlägt es auf und es kommt auf Jesaja, auf diese Schriftstelle. Und Jesus liest vor und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Und ich möchte mal kurz fragen, wenn ihr heute Abend hier seid, dann sicher, weil ihr Hunger habt. Weil du irgendwo Hoffnung hast, mit Gott weiterzukommen. Finde ich toll. Macht Spaß, zu so Leuten zu reden. Warum möchtest du, dass der Geist des Herrn auf dir ist? Es mag sein, dass du sagst, boah, wenn ich eine Berufung kriege, vielleicht kriege ich einen Dienst. Vielleicht kriege ich Visibilität. Vielleicht kann ich meine Arbeitskollegen beeindrucken. Ich habe ganz ehrlich als Schüler, ich habe so davon geträumt, meinen Kollegen auf den Kopf Dinge zusagen zu können, die ich nicht wissen kann. Ich habe immer gesagt, ja, gib mir das Wort der Erkenntnis. Ich will Wow-Effekte, ich will das denen mal richtig zeigen. Ich will, dass die merken, boah, der Jan, der hat einen heißen Draht nach oben. Versteht ihr? Ganz ehrlich. Also das war, ich habe das auch so ausgedrückt zu Gott. Ja, ich hatte Bock drauf, dass die Leute merken, ey, ich und Gott, wir haben was miteinander, ja. Und ich wollte durchkommen. Und er sagt hier, der Geist des Herrn ist auf mir, weil, und jetzt kommt die Erklärung, weil er mich gesalbt hat, zugerüstet hat, den Armen das Evangelium zu verkünden. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen sind zu heilen, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit zu entlassen. Und das ist, ich übersetze es mal, Jesus hatte diese Kraft, war auf ihm und er hat an dieser Stelle festgemacht, dass die Kraft von Gott, die ist da, um Menschen zu dienen. Es geht nie um dich. Es geht nicht darum, dass Leute irgendwie denken, boah, der. Es geht darum, dass seine Liebe Ausdruck findet und zu Menschen gehen kann, die sie brauchen. Und dazu möchte er uns zurüsten. Und wenn das nicht das Fundament ist, dann wird es schief. Wenn das nicht das Fundament ist, dann kommt eine Note rein, die nicht gut tut. Wo Leute, ich verstehe, dass manche wirklich über die charismatische Bewegung entsetzt sind. Es gibt in der ganzen Vielfalt auch Ausdrücke, die sind eher auf ich gefußt. Und es ist, was er hier sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, um den Armen, denen, die es brauchen, um denen zu dienen. Um denen, die gefangen sind, die in deinem Umfeld, in deiner Arbeit gefangen sind in Süchten, gefangen sind in Depressionen, gefangen in Sinnlosigkeit. Er möchte dich begaben, um durchzukommen an ihre Herzen. Wenn das deine Sehnsucht ist, dann triffst du genau Gottes Herz. Und Jesus schlug dann, oder er schloss die Rolle und er sagte, heute hat sich dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Das ist in ihm manifest geworden. Und dann geht's weiter. 4, Vers 32, ich habe ein paar Sätze rausgepickt. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Langweilige Predigten sind furchtbar. Gibt so ein schönes Poster, wie einer so ganz enthusiastisch predigt. Die Kamera ist so von schräg hinten und dann ist so eine gelangweilte Menge. Und vorne in der ersten Reihe sitzt der Herr und schläft. Hatte einen Freund aufgehängt. Dann war es so, und es kam eine Furcht über sie alle, Vers 36, und sie redeten miteinander und sagten, was ist das für ein Wort? Er gebietet den unreinen Geistern mit Vollmacht und Gewalt und sie fahren aus. Vers 39. Und er bedrohte das Fieber von Simons Schwiegermutter und es verließ sie sofort. Und sie stand auf und diente ihm. Vers 40. Und er legte auf jeden von, Vers 40. Und als die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke mit mancherlei Krankheiten hatten, sie zu ihm. Und er legte auf jeden von ihnen die Hände und machte sie gesund. Kapitel 6, Vers 19. Und die ganze Menschenmenge versuchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte alle. Was ich sagen möchte, ist, Jesus, seit der Heilige Geist auf ihn gekommen war, war eine unglaublich übernatürliche Kraft auf ihm. Es war manifest. Und er hat dann in Johannes 7, lesen wir das, er sagt aber, dass wer an ihn glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann heißt es, dies aber sagt er von dem Geist, der auf die kommen sollte, die an ihn glauben. Und dann heißt es, aber der Geist war noch nicht gegeben, denn Jesus war noch nicht auferstanden. Das heißt, und das ist jetzt meine Frage, wo ist die Kraft denn heute? Hat Jesus ohne den Heiligen Geist irgendwas bewerkstelligen können? Nein. Es ist noch eine ganz wichtige Stelle. Johannes 5, Vers 19. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, ich sag euch, der Sohn kann nichts aus sich selber tun, sondern was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Jesus hatte nicht, wie es in vielen Filmen dargestellt ist, irgendwo die Superkraft entdeckt und die genutzt, sondern er ist in diesem Strom dieser Kraft geflossen, aber in totaler Abhängigkeit. Ich glaube sogar, dass er nicht immer geheilt hat. Dafür gibt es Indizien. Es heißt zum Beispiel, könnte ich jetzt viele Bibelstellen noch sagen, aber eine, die sehr interessant ist, in Lukas 4. Wir gehen nochmal kurz zurück. Nee, 5, Vers 17, da geschah es eines Tages, dass er lehrte und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, dass er heilen konnte. Versteht ihr, was ich meine? Ich sehe es nicht so, dass Jesus Gottes Sohn war und er war halt der Super Junior, sage ich mal. Und aufgrund dessen konnte er all das machen. Und es war er vor 2000 Jahren und wir gucken halt, dass wir versuchen, nach den Geboten zu leben. Sondern die Kraft, die auf ihm war, Jesus war massiv abhängig davon. Er konnte nicht einfach rumgehen und Wunder tun, sondern er hat immer mit dem Vater geredet. Er hat geguckt, er hat gesagt, Papa, was tust du gerade? Was möchtest du, dass ich tue? David sagt, dass er auf die Hände, dass er auf Gott schaut, wie die Magd auf die Hände des Meisters. Es ist immer zu gucken, was tut der Meister? Was tut er? Und er ist in dieser Abhängigkeit gegangen. Und wenn die Kraft nicht da war, konnte er auch nicht handeln. Aber er war in seiner Identität gefestigt, er hat in Gott geruht und er hat immer geschaut, was tut der Vater? Was möchtest du sagen? Und darin ist er gegangen. Und er sagt, dass die, die an ihn glauben, wie die Schrift sagen, aus deren Leib werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Das heißt, derselbe Geist. Und jetzt frage ich euch, Interessant, wo ist denn die Fülle? Also er sagt, dass das aus euch fließt. Jetzt machen wir mal einen Test. Wer von euch sagt, dass diese Fülle aus ihm fließt, kannst du mal kurz deine Hand heben. Dann frage ich euch, wo ist die Fülle heute? Ist es so, dass wir die Fülle nur einprozentig haben? Ist es, dass wir die gar nicht haben? Haben die Leute recht, die sagen, seit die Bibel da ist, ist das Vollkommene da und das andere hat aufgehört? Hat jemand eine Meinung? Wollt ihr eine Antwort? Das steht im Neuen Testament, wo die Fülle ist, tatsächlich. Und zwar, wo sie heute ist. Geht mal in den Epheserbrief. Und zwar ganz am Ende von Kapitel 1. Also das Ganze quasi ab Kapitel 15 ist so gut zu lesen und zu beten. Da betet Paulus, da sagt er, dass er seine Knie beugt und dass er betet, damit wir erfüllt werden mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit wir ihn erkennen. Das heißt also erstmal, wir brauchen Offenbarung, ihn zu erkennen. Wenn du das Gefühl hast, du hörst viel von Jesus, aber du kennst ihn nicht wie ein Freund, dann bet genau um diesen Geist. Dann nimm Epheser 1 und bet dieses Gebet. Ich habe das eine ganze Weile über Monate jeden Morgen gebetet und es hat sich was verändert. Und dann betet er um erleuchtete Augen des Herzens, damit wir sehen, was unsere Berufung ist, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Und dann geht's weiter. Damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist genau damit wir sehen, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns. Also Paulus betet, dass die Gemeinde durch den Geist erkennt, wie überschwänglich groß die Kraft ist, die an uns wirken soll. Das heißt, es braucht was, wo wir erkennen und sagen, ja, Wahnsinn. All die Jahre habe ich das gar nicht gewusst. Und was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben. Nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. Die Wirksamkeit, es geht nicht mal um Theorie. Es ist nicht, alle reden von der Kraft, wir sind eine geisterfüllte Gemeinde, wir reden von der Kraft. Es redet von der Wirksamkeit, das heißt, dass verrenkte Knochen wieder gerade werden. Es heißt, dass Sehfehler weggehen, es heißt, dass taube Ohren aufgehen. Jemand da? Es heißt, dass Menschen, die in den Gottesdienst kommen, erleben die Sehkraft, die können es bezeugen. Und dann, ich gehe auf Vers 22, 21 ist so schön. Durch diese Kraft hat er in Christus gewirkt. Das ist dieselbe Kraft. Durch diese Kraft hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn an seine rechte Seite in die himmlischen Welten gesetzt hat. Also dieselbe Kraft, die den toten Körper von Jesus auferweckt hat. Das ist dieselbe Kraft, die an uns wirken möchte. Und hat ihn eingesetzt in diese himmlischen Welten, hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte, über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er, Gott, unter seine Füße getan und hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. So, wo ist die Fülle? Im Leib. die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und es ist wirklich dasselbe Wort Fülle wie die Fülle, die sich darauf bezieht. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Die Fülle ist in seinem Leib manifest. Das, was in Jesus vollständig manifest war, das möchte vollständig manifest werden in der Summe der Leute, die hier sitzen und die in der Stadt sind. Es möchte manifest werden. Die Fülle ist da, die ist allerdings nur da, wenn wir als Leib anfangen zu funktionieren, wenn wir lernen, wie das geht, dass der Leib sich wieder bewegt. Stellt euch mal vor, ein Leib, das Haupt funktioniert, wo nur der kleine Finger funktioniert und der Rest ist querschnittsgelähmt. Wie ist die Wirkung? Was kann der Leib ausrichten? Jetzt kann es sein, dass neben dem Finger auch noch eine andere Hand ist, die plötzlich entdeckt, oh, ich bin eine Hand, ich kann mich bewegen. Dann kann die Hand schon mal jemand winken und sagen, hallo, es gibt einen Gott. Das ist der dreieinige Gott, der dich liebt und mit dir Freund sein möchte. Also da wird schon was lebendig, ja? Und dann plötzlich kracht es und der eine Fuß fängt an, sich zu bewegen und fängt sofort an, zu den Verlorenen zu gehen, ja? Das Problem ist bloß, dass der Rest vom Leib noch nicht so wirklich attraktiv aussieht und der kleine Finger zuckt und ist ganz aufgeregt und sagt, es gibt Gott und die Hand versucht zu evangelisieren. Ja, aber der Rest vom Leib, der hockt noch da und macht sich Sorgen über Studium und ist gerade schwer verliebt und so weiter. Und der Leib, die Fülle sollte da sein, aber die drei Viertel von dem Leib sind noch am Pennen. Wo ist die Fülle heute? Die Fülle ist, wenn die einzelnen Glieder erkennen, wer sie sind. Und wenn die einzelnen Glieder sagen, ja, ich bin nicht zu wenig, ich bin genau richtig. Und ja, ich möchte mit meinen Geschwistern zusammen, dass Jesus in dem Leib ausgedrückt wird. Und dann wird die Power freigesetzt. Darum, das funktioniert nicht, jetzt bei dem Thema Gaben, dass Gott jetzt sagt, also ich habe eine Gabe für dich und du kriegst heute auch was ab. Es geht um den Leib. Und wenn der Leib das Thema der Gaben versteht und die Identität der einzelnen Glieder verstanden wird und es zusammenkommt, dann passiert etwas, wovon ich morgen sehr viel erzählen werde. Dann passiert etwas, was aufregend ist für Leute, die dazukommen, was aufsehenerregend in der Stadt ist, was in die Presse kommen könnte, weil diese Fülle, die in Jesus war, plötzlich in dem Gottesdienst, in dem Leib manifest ist und nicht nur in dem Gottesdienst. Darum geht's. Und es ist so spannend und ich bin so froh über dieses Thema und wir werden morgen uns ganz fundamentale Dinge angucken. Aber jetzt sag einfach mal kurz, ich bin nicht zu wenig. Sprich's mal aus und hör dir zu. Ich bin nicht zu wenig. Ich bin genau richtig. Und ich bin Teil des Leibes. Und ich möchte meinen Beitrag leisten. Ich möchte meinen Geschwistern dienen. Und ich möchte dafür begabt werden. Und Gott möchte an diesem Wochenende dafür auch begaben. Es werden manche da sein, du wirst Gaben entdecken. Das Ding ist nur, und da sind viele Missverständnisse, die Gaben, das ist nicht so, viele denken, ich werde begabt, wenn ein Engel bei mir klopft und sagt, ich habe eine frohe Botschaft für dich, du bist einer der Auserwählten und du kriegst jetzt eine Gabe. Das stärkt natürlich den Glauben, ich gebe es zu, ja, es mag helfen, ist ein gutes Startkapital, aber so funktioniert es in aller Regel nicht. Sondern es ist eigentlich so, dass das im Glauben funktioniert, dass wir verstehen vom Wort her, was Gott was Gottes Gedanken sind und dass wir in die Identität hineintreten, die Gott uns gibt und dass wir im Glauben nehmen. Wir empfangen im Glauben. Und das Verrückte ist, ich habe viel erleben dürfen in dem Bereich der Geistesgaben, aber ich musste eigentlich immer im Glauben Schritte tun. Ich habe vorher nichts gesehen. Ich habe erst gedacht, naja, ich probiere es jetzt halt mal aus. Ist immer leichter, wenn man in einer fremden Stadt ist, wo einen niemand kennt. Ja? Genau. Lass uns Zeit nehmen. Ich möchte, dass wir eine Zeit haben, wo wir mit dem Vater reden. Weil wenn Jesus so abhängig war von dem Heiligen Geist, wie können wir aus eigener Kraft leben, handeln? Wie können wir Planung machen und unser Leben gestalten, ohne abhängig zu sein? Wie geht es? Wie können wir meinen, dass wir diesen Geist, dass es eigentlich ohne geht? Und prüf mal kurz dein Leben, wie abhängig du bist, wie sehr du diesen Geist in dein Leben rufst, wie sehr du dir wünschst, dass dieser Geist in deinem Leben Unterschied macht. Oder ob du in einem Trott bist, wo du sagst, eigentlich funktioniert alles. Es funktioniert. Funktionieren ist ziemlich tot, um ehrlich zu sein. Und ich möchte, dass du heute beim Vater, dass du heute sagst, Herr, Interesse. Dass du sagst, ich möchte in diese Abhängigkeit kommen. Ich möchte, dass du in meinem Leben Unterschied machst. Ich möchte es lernen. Jesus hat aus diesem Geist gehandelt. Und das andere ist, wenn du deinen Platz dort nicht einnimmst, dann ist es so, dass der Leib an der Stelle nicht funktioniert. Und dass das, was Gott ausdrücken möchte, nicht zu den Menschen gelangt. Das heißt, was ich hier sage, ist, dass es eine große Verantwortung ist für jeden Einzelnen. Und selbst wenn du sagst, Mensch, mir ist es zu wenig, Fingernagel zu sein. Oder Fußnagel, das gefällt mir noch besser. Mir ist es zu wenig, Fußnagel zu sein. Fußnägel sind so wichtig, weil sie schützen und weil das sonst wirklich sehr schmerzhaft sein kann. Red mal mit Leuten, die ihre Fußnägel, wo die weggeschimmelt sind. Wie wertvoll Fußnägel sind. Und dann sag, es geht nicht darum, was du hast, sondern es geht darum, dass du deinen Platz einnimmst. Und es ist so, dass dieser Platz dich erfüllen wird. Es ist so, dass dieser Platz zu dir passen wird. Es ist so, dass das außer dir niemand so gut machen kann wie du. Papa, danke für dein Leib. Danke, dass Jesus in seinem Leib auf dieser Erde ist. Papa, und ich bitte dich um Vergebung, wo dieser Leib oft konfus ist, uneins, wo das nicht miteinander harmoniert, wo die einzelnen Glieder, wo wir als Glieder abgelenkt sind, wo wir als Glieder die Sicht nicht haben. Und wir wünschen uns, Herr, dass deine Fülle in dieser Stadt sichtbar wird. Herr, und wir treten in Demut vor dich. Herr, und es geht nicht darum, ob das, was du uns zudenkst, hoch angesehen ist oder niedrig, sondern dass du uns anschaust und dass du sagst, du bist ein Stück von Christus. Und dass wir das mit ganzem Herzen tun können. Wir sind ein Stück von Christus. Und wenn es der Fußnagel ist, Herr, so Halleluja, danke für die Person, die diese sensiblen Stellen im Leib schützt. Danke, Herr, dass wirklich jeder Teil im Leib wichtig ist. Ich würde euch bitten, mal zu dritt zusammenzustehen. Ich werde auch gleich wissen, wofür. Steht mal zu dritt bitte zusammen. Ich mache jetzt einen gemeinen Kaltstart. Ich tue es einfach. Es sind, was mir wichtig ist, du wächst in den Geistesgaben nicht, wenn du am Perfektionismus festhältst. Also ja, ich bin bereit, was ins Mikro zu sagen oder zu jemand hinzugehen, wenn das wirklich cool klingt. Und wenn ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass es von dir ist. Also das ganze Thema hat mit einem Wort zu tun, das ist Risiko. Risiko ist ein Synonym für Glaube. Sonst ist es nämlich nicht Glaube. Sonst ist es nach Anweisung handeln. Glaube ist wirklich, hat was mit Risiko zu tun. Und ich möchte, dass ihr heute Abend eintaucht in eine Herzenshaltung. Und zwar, dass ihr sagt, Herr, ich bin bereit, mich für dich zu blamieren. Ja? Könnt ihr das mal sagen? Das ist so gut. Herr, ich bin bereit, mich für dich zu blamieren. Aus Liebe. Aus Liebe. Es ist ein Ausdruck von Liebe. Du willst Jesus lieben und immer gut dastehen? Schlecht. Weil, ehrlich, wir blamieren uns, wenn wir ihm nachfolgen. Wenn wir ihm nachfolgen, Leute werden dich belächeln, Leute werden dich nicht verstehen. Das ist Teil des Pakets. Das gehört dazu. Find dich mit ab. Freund dich mit an. Lerne es zu lieben. Du bist ein Fremdkörper für viele Menschen und es ist gut, es im Leib zu üben. So, jetzt wird's gleich praktisch. Weil, ganz ehrlich, wenn du jetzt gleich was betest und du liegst daneben, dann wissen die anderen beiden Geschwister, hey, du hast es einfach mal. Und ich habe viel daneben gelegen, ganz ehrlich. Ich habe immer gesagt, Herr, ich höre nicht auf, weil ich dran glaube. Aber es wächst was und es wird was manifest. Und es ist dieses Gehen im Glauben, zu sagen, der Heilige Geist ist in uns und wir probieren es jetzt einfach mal aus. Hier ist die erste Aufgabe. Jetzt weiß ich nicht, also es wäre optimal, wenn ihr euch nicht so gut kennt in der Gruppe. Okay? Also, ihr lauft jetzt nochmal, ihr mischt euch nochmal schön durch. Die rechte Seite geht ein bisschen nach links, die linke ein bisschen nach rechts. Bis die Leute in deiner Gruppe dir ziemlich fremd erscheinen. Und ihr erzählt euch jetzt bitte noch nichts aus eurem Leben, sondern da wird es nämlich gleich spannend werden. So, eine Sekunde. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle gegeben. Steht in der Bibel. 1. Korinther 12, Vers 7. Und es gibt noch mehr Stellen. Gottes Geist ist ein Ermutiger und er wohnt in dir. Und er hat immer Ermutigungen für dein Umfeld. Und wir spüren das nicht. Nein, das hat mit Fühlen nichts zu tun. Das kommt dann raus, wenn wir den Mund aufmachen. wenn wir mit ihm rechnen und den Mund aufmachen und es im Glauben tun. Und jetzt mache ich folgende Aufgabe. Und zwar, ihr könnt reihum immer für eine Person beten und ihr kriegt 2 Minuten. So wenig. Und ihr betet jetzt einfach mal das Erste, was ihr macht, also reihum. Das sind dann, ich sage dann immer Wechsel, okay? Und das geht, es braucht nicht lang. Guck, man nimmt hier, komm mal kurz hoch. Muss ich mal ganz kurz. Nur fürs Foto. Es braucht wirklich nicht lange. Es geht drum. Und das ist, jetzt wird's nämlich interessant. Wir können gleich ganz kurz beten, dass der Heilige Geist uns erfüllt, und er braucht nicht lang. Er ist nämlich schon längst da. So. Und das nächste, was wir tun, und das ist nämlich, was viele nicht verstehen. Wenn du jemand anschaust und sagst, Heiliger Geist oder Vater, denkt an Jesus, ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Und du die Person anschaust und das, was dir dann an Intuition, an Gedanken kommt, das scheint dir nur Gedanken zu sein. Und siehe da, wir entdecken, Mensch, das ist ja inspiriert. Und das, was du dann an Assoziationen hast, wenn du für den Mensch in deiner Gruppe betest, das bet einfach mal aus. Okay? Und die erste Aufgabe heißt, dass du für einen Lebensbereich in dem Bereich dieser Person segnest. Also, dass du jetzt sagst, einfach Herr, ich bete für sein Studium. Ich bete für seine Gesundheit. Ich bete für seine Ehe. Ich bete für, pickt euch einen Bereich aus, ohne die Person zu fragen. Ich habe das, also ich versuche so zu leben. Ich habe, wann war das? Boah, die Tage waren sehr, sehr, sehr, sehr voll. Das war gestern, bin ich Taxi gefahren und habe gedacht, Mensch, Herr, toll, dass du diesen Mann da liebst, den Taxifahrer. Und dann fange ich an und sage, Herr, du weißt, was in seinem Leben gerade ist. Und dann habe ich ihm angefangen zu erzählen, dass es jemand gibt, der ihn liebt und so weiter. Und beim Aussteigen sage ich, und Gott weiß um ihre Tochter. Punkt. Reicht vollkommen aus, um jemanden völlig verdutzt stehen zu lassen. Ja? Aber es ist ein guter Rahmen, das in der Gemeinde zu üben und einfach immer zu üben. Und auch ganz natürlich zu üben. Und darum, ich mache das auch, wenn ich in Gottesdienst gehe, ich frage oft Gott, hast du eine Ermutigung für jemanden? Dann denke ich jemand, boah, der sieht aus, als wenn er Geld brauchen könnte. Und dann denke ich, nur der Gedanke ist bestimmt kein Zufall, das ist Gott. Also gehe ich hin und gebe ihm 20 Euro und sage, hey, gönn dir mal was. Oder dass ich jemand sag, möchtest du mal, hey, sollen wir mal einen Männerabend machen? Oder was mir kommt, ich bin getränkt in Gottes Geist und wenn ich mit Leuten in Berührung komme, dann geht Ermutigung rüber. So, und das machen wir jetzt mal ein bisschen. Also die erste Übung ist, kannst du da runtergehen? Die erste Übung ist, wirklich einfach die Person anzuschauen. Und es geht sogar ohne Gebet. Ihr werdet es nicht glauben, ihr seid so religiös wahrscheinlich. Aber das geht auch ohne Gebet, weil Gott schon in uns ist. Aber wir können ruhig kurz beten. Und es geht nicht besser, wenn man 5 oder 10 Minuten sich Zeit nimmt. Das geht tatsächlich in einer Minute. Und dann betet einfach und segnet einen Lebensbereich. Hey, und wir gehen kein Risiko ein. Wir reden hier nicht über, wie viele Kinder wirst du haben und so weiter. Ja? Oder ich sehe Afrika und so. Nein, das ist tabu. Ja? Ich sehe einen großen brodelnden Topf und du bist in der Mitte. Nein. Sondern erstmal einfach betet mal für einen Lebensbereich und segnet ihn. Völlig unverfänglich. Okay, und lass einfach mal fließen. So, Papa, danke, dass wir abhängig sind von dir und wir wollen lernen, uns im Geist zu bewegen und wir brauchen dich und wir bitten dich, dass du deinen guten, deinen einzigartig guten Heiligen Geist voller Ermutigung auf uns ausgießt und dass du jetzt manifest bist und dass du da bist. Dankeschön. In Jesu Namen. Und es geht los, ihr könnt euch entscheiden, mit wem ihr anfangt und die ersten 2 Minuten gehen los. Ja, zwei für einen. Zwei Minuten, jeder hat eine. So, ich möchte jetzt gern erstmal fragen, hat jemand hier im Raum erlebt, dass Gott ihn gerade ermutigt hat? Könntest du mal deine Hand heben? So, jetzt schaut euch mal um. Ist das so? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr ladet irgendeinen Guru ein, der ganz prophetisch ist. Und ihr wartet alle, dass der ein Wort für euch hat. Dann kriegen 4 eins ab und der Rest geht leer aus. Richtig? Dann sagen die anderen, oh Mann, Gott hat mich nicht so lieb wie die anderen. Und habt ihr jetzt gemerkt, wie viel mehr Wirkung da war, weil ihr tätig geworden seid? Versteht ihr, was ich meine? Also es sind gerade viel mehr, das ist echt toll, wie viele Hände gerade, hebt nochmal die Hand, das ist ja fantastisch. Also jetzt schaut euch nochmal um, wie viele Leute erlebt haben, so hatte ich das gesagt, dass Gott sie ermutigt hat. So, könnt wieder runternehmen. Ach, ist das schön. Nochmal, nee, Scherz. Ich muss das fotografieren, aber das ist immer so. Also es ist nicht ungewöhnlich. Ja? Und ich finde es halt so erstaunlich, dass wir eine Kirchenkultur haben, wo der Segen von vorne erwartet wird. Und dann sagen Leute, Mann, in der Gemeinde erlebt man Gott nicht so, der Pastor muss sich mehr bemühen, der Lobpreis, der muss mehr den Himmel runterziehen, der Segen kommt bei mir nicht an. Und wisst ihr, Gott sagt, liebevoll, ihr Schlafmützen, es liegt an euch, es liegt an dir, lass es fließen, dann kriegt jeder was ab. Wenn nur 5 Leute sich im vollzeitigen Dienst berufen fühlen und es fließen lassen und die anderen nicht, dann funktioniert es nicht. Dann haben wir einen Leib, wo ein kleiner Finger zuckt und eine Hand da ist und ein halbes Bein arbeitet. Und die Leute sagen, ja, also die Gemeinde, die ist so lala. Funktioniert so nicht. Die Gemeinde entfaltet eine unglaubliche Power, für die der Pastor dann gar nichts kann. Überhaupt nichts, ist nicht seine Schuld. Ja? Wenn ihr anfangt zu sagen, ich verstehe das Prinzip, dass Gottes Geist Ermutigung hat für die Menschen um mich rum und ich bin bereit, Risiken einzugehen und es fließen zu lassen. Leute, das ist eine Revolution für Gemeinden. Gemeinden ticken heute nicht so. Wir sind immer noch people-oriented. Wir denken immer noch, es gibt bestimmte Personen, die den Segen freisetzen. Ihr habt gerade bewiesen, dass der Segen durch euch fließt. Und die Effizienz war viel höher, als wenn ich mir jetzt hier einen abracker und versuche, über ein paar Leute zu prophezeien. Das ist ineffizient, daher tue ich das nicht. Sei denn, Gott zwingt mich. Ja? Und darum, das ist, also ich möchte, dass ihr ein paar Sachen mitnimmt. Der erste Kernsatz, und den werden wir auch nochmal verdauen, es geht nicht um dich. Versuch nicht, davon zu träumen, wie der Gänsehauteffekt ist, wenn du übernatürliche Power hast, sondern träum davon, dass die Liebe Gottes zu Menschen kommt. Und es ist ganz wichtig, dass wir auf dieses Fundament bauen. Sonst kriegt es eine Note, die nicht gesund ist. Ist auch was, wo Leiterschaft Gespür haben muss, wenn was mitschwingt, dass Leute sich in Szene setzen, dass es doch um Leute geht. Und es menschelt, also es ist nicht dramatisch, das wird vorkommen und es ist nicht schlimm. Aber dann ist es wichtig, da auch Korrektur zu kriegen und die auch dankbar anzunehmen, zu sagen, hey, danke, ich will Leiterschaft, die sowas sieht und auch anspricht. Und das andere ist, heute Abend schon mal mitzunehmen, der Heilige Geist ist ein Ermutiger. Und er hat wirklich Ermutigung für alle um uns herum. Und es ist unkompliziert und unreligiös. Und es, ich konnte am Anfang nicht glauben, dass sowas auch ohne geht, dass ich vorher eine Viertelstunde auf den Knien bete. Sondern einfach so, zack, Kaltstart. Und es geht trotzdem. Und es hat was mit dem Glauben zu tun. Es hat was damit zu tun, wenn du plötzlich entdeckst, Mensch, der Heilige Geist ist immer in Form. Leute, wenn ihr wüsstet, wie meine Woche aussah, ich hatte null Zeit, mich in irgendeiner Weise vorzubereiten. Und ich bin völlig entspannt. Ich weiß, Gott hat Ermutigung für euch und er hat genau das Richtige. Und ich schwimme da drin. Ich bin komplett abhängig. Nochmal, es geht aber nicht um mich, aber ich will das nur als, ich wollte als Beispiel sagen, dass der Heilige Geist in Form ist. Egal wie bescheiden ich mich gerade empfinde, wie unnützlich, wie weit weg von Gott, er ist da. Und er ist jemand, der Menschen liebt. Und das ist so cool. Und die Ausdrucksweise ist beliebig kreativ. Wir werden da manches uns morgen angucken. Ich hoffe, dass ihr morgen auch wieder kommen könnt. Und ich möchte auch für die, wo du jetzt das Gefühl hattest, wow, das fiel mir jetzt schwer und es war wirklich, und es ist, es gibt ganz unterschiedliche Typen. Die einen, die lieben das Risiko. Da gibt es zum Beispiel den Freiheitstypen. Wenn der an einen Zaun denkt, dann ist der erste Gedanke drüber springen. Geilen Zaun. Ja? Und die sind so. Und ich gehöre in die Kategorie, daher ich liebe das Risiko. Es gibt andere Typen, die brauchen eher Sicherheit. Und es ist völlig in Ordnung. Und es gibt andere Gaben, die da perfekt reinpassen. Ich will sagen, wir haben jetzt eine Übung gemacht und es war, um euch zu veranschaulichen, dass der Heilige Geist da ist, dass er ermutigt und dass viele gesegnet werden, wenn Einzelne sagen, okay, ich springe jetzt ins Wasser. Es gibt viele andere Ausdrucksweisen, wo du ein Segen sein kannst, auch wenn du jetzt sagst, oh, das war jetzt echt challenging. Ich möchte hier nichts überstülpen und jetzt sagen, das ist der Weg. Trotzdem glaube ich, dass alle von Gott inspiriert reden können. Dass wir alle, wenn wir Menschen angucken und mit Gott verbunden sind, Dinge sehen können, die Gott gerade sieht. Und es ist ein Muskel, der entwickelt wird. Trainierst du viel und übst es, wächst es und es wird immer präziser. Manche haben eine starke Veranlagung dafür, bei denen wächst es ganz schnell und andere, dann ist es halt in der Basis da. Aber verzichtet nicht drauf. Und jetzt stellt euch vor, statt dass wir dann immer, dass sowas passiert, wenn wir Übungen machen, wenn ihr mit der Geisteshaltung in den Gottesdienst geht. Wenn ihr sagt, Herr, lass mich heute eine Person ermutigen. Stellt euch vor, es kommen 300 Leute zusammen und jeder hat es an dem Morgen gebetet. Ja, Hammer! Das ist eine Revolution! Und erst mit dieser Offenheit, hoppla, Gott möchte mich gebrauchen und ich möchte meinen Platz einnehmen und aktiv werden, werden die vielfältigen Gaben manifest. Und es passiert gar nichts in der Gemeinde oder es geht dann nicht weiter, wenn man den Segen von vorne erwartet. Wenn die Gemeinde als Ganzes, die einzelnen Glieder da reinsteigen und sagen, ich möchte jetzt darin üben, ich möchte darin wachsen, dann kommt die Gemeinde auf ein Level, wo Leute, die in den Gottesdienst kommen, von der Kraft Gottes berührt werden. Und die haben kaum eine Chance. Das ist wirklich fast unfair. Und dann ist es so spannend, in den Gottesdienst zu gehen, weil man nie weiß, was passiert. Ich sage euch ein Beispiel. Ich war in einem Gottesdienst und es war, wo das so kultiviert war. Das war eine Arbeit und es wurde so kultiviert. Wenn jemand sich irgendwie bekehren wollte, hieß es gleich, Gott gibt dir eine Geheimsprache, einfach drauf losbeten. Und übrigens, du kannst Gott hören und das probieren wir jetzt mal aus. Und es wurde, seit Jahrzehnten wird es da so kultiviert. Und immer wenn ich da gepredigt hatte, haben Leute sind vorher ans Mikrofon und haben die Bibelstellen vorgelesen, über die ich predigen wollte. und haben bessere Gedanken gehabt als die, die ich dazu sagen konnte. Aber ich wusste, ja, ich habe das Thema getroffen, das war also dran. Und das Spannende war, wenn Leute hinzugekommen sind von außen, und ich habe das so oft gesehen, eine Frau kommt, also eine Mitarbeiterin, da sind die Eltern aus England gekommen, um sie zu besuchen. Und die Eltern waren beide nicht gläubig. Also haben wir im Vorfeld schon kräftig gebetet. Geht jemand nach vorne und sagt, hier ist eine Person und du hast vor 3 Tagen ein Apfelkuchenrezept gesucht. Und obwohl du behauptest, dass du Atheist bist, hast du zu Gott geredet und hast gesagt, du weißt doch, wo das ist, hilf mir doch mal. Und ich möchte diese Person bitten, jetzt nach vorn zu kommen. Und dann stand die Mutter auf, lief weinend nach vorne und der Vater rannte aufs Klo. Das nennt man Event-Gottesdienst und es braucht keine Vorbereitung. Und der Pastor kann ganz entspannt in den Gottesdienst kommen und wissen, hey, Gott hat's in der Hand. Und das macht wirklich Spaß. Das ist cool. Und da kommt auch sowas in das Christsein rein, wo nichts mehr langweilig ist. Ich möchte dich aber challengen, wenn du schlecht über Gottesdienste gesprochen hast und die kritisiert hast, dann bist du mit dem Heiligen Geist nicht in Tune. Das ist etwas, was ihn traurig macht, weil wenn jemand schlecht über meine Frau redet, dann tut mir das weh. Schlecht über seinen Leib zu reden, tut Gott weh. Schlecht über seine Braut zu sprechen, geht ihm nah. Stattdessen sagt, ich möchte meinen Platz einnehmen, ich möchte ein Segen sein. Ich weiß, deine Braut ist noch voller Runzeln und auf dem Weg und ich bin's auch. Und ich bete dafür. Wisst ihr jetzt, wo die Fülle ist? Und wir haben einen weiten Weg zu gehen. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich hab heute von Gott hören dürfen. Und eine Sache war, dass er gesagt hat, er möchte in dieser Gemeinde ein Reichtum an Gaben ausgießen. Weil ein guter Boden da ist. Und wo Menschen sehen, wie diese Fülle aussieht und von woanders her kommen, um sich das anzuschauen und zu lernen. Cool. Gott möchte in eurer Mitte euch bewegen und ihr seid Teil davon. Und ich glaube, dass ihr sogar für Österreich, dass ihr eine Leuchtkraft haben werdet. Ich weiß nicht, ob spektakulär oder nicht spektakulär, das ist alles euer Problem, aber es werden viele Leute kommen, um das zu sehen. Und es ist wirklich, Gott hat hier was vor in dem Bereich. Macht Spaß, oder? Ich möchte euch bitten, dass ihr noch die Zeit nehmt, Gott zu antworten. Und zwar raus aus dem Zuschauer sein, Beobachter sein, da geht die Gemeinde jetzt nach vorne, wird es jetzt besser? Zu akzeptieren, dass es nicht um dich geht und dass der Geist Gottes auf dir sein möchte, um den Armen des Evangeliums zu verkünden, die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, um die zu ermutigen, die um dich herum sind und aktiv zu werden. Und ich meine aktiv wirklich auf einer eigentlich alltäglichen Basis. Meine Erwartung ist, dass ihr was mitnimmt, was euren Alltag, was eure Gottesdienste verändert, weil ihr nicht auf das nächste Event warten müsst. Und was dann auch ist, wisst ihr, Leute, es gibt so viele, die warten auf Antworten von Gott und Gott würde schon längst gerne sprechen, aber es lässt sich niemand gebrauchen. Als meine Eltern mich besuchten in dieser Arbeit, und ihr könnt es im 1. Korinther 14 nachlesen, und die waren damals auch nicht gläubig. Dann standen wir da und es ging voll ab, Jesus. Na, und ich dachte, oh, ist das wild, hoffentlich und nicht. Ich kann gar nicht hingucken, wie es meinen Eltern dabei geht. Und wirklich peinlich schwierig, war ganz nass geschwitzt. Gell? Und dann ging einer nach vorne und fing an, ein spontanes Lied zu singen. Und ich weiß überhaupt nicht mehr den Inhalt. Und meine Mutter neben mir bricht heulend zusammen. Und ich habe die in meinem ganzen Leben, ich glaube, nie so weinen sehen. Vater und ich gucken uns an und sagen, Naja, und dann haben wir uns beide hingesetzt und haben so, das schockt einen, wenn die eigene Mutter so weint. Und dann haben wir gesagt, was ist denn los? Und dann so, die schluchzt, gell? Ne? Konnte gar nicht erst reden. Und dann sagt sie, der da vorne weiß alles, was in meinem Herzen ist. Und das steht im 1. Korinther 14. Und es ist, wenn wir reinwachsen. Und Leute, es ist nicht schwierig und es ist nicht gefährlich. Es braucht aber die richtige Kultur. Und es gibt eine ganz gesunde Kultur, in der dafür Raum ist und in der sich das entfalten darf. Und in dieser Kultur fängt der Leib an, diese Fülle, die in Christus war. Ich war in einer Gemeinde, hat Gott mich in ein Land geschickt, hat mir das in einem Traum angekündigt. Und dort war ich in einer Gemeinde, wo die Christen verfolgt werden. Und die haben gesagt, Jan, geh nicht in den Gottesdienst, weil wahrscheinlich die Polizei kommt und uns verprügelt. Und dann bin ich trotzdem hingegangen. Habe ich gesagt, aber ihr geht doch auch. Ich gehöre doch zu euch. Dann gehe ich mit. Und dort war es so, dass das waren sehr, sehr arme Umstände. Und es war eine Gemeinde von etwa 400 Leuten und es brannte eine Glühbirne in dem ganzen Saal. Also ein Saal, der war nicht ganz so groß wie dieser. Eine Glühbirne. Und es hat mir das Herz zerrissen, aber es hat niemand gefehlt. Es kamen die alten Leute. Es kamen Oma, Opa, Kinder waren dabei und alle wussten, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Polizei das Gebäude stürmt und auf die Leute einprügelt, um die Christen einzuschüchtern. Alle waren da. Und man hat manchen die Angst abgespürt, aber im Lobpreis ist diese Angst zerbrochen. Und was mich beeindruckt hat, danach standen vorne Leute Schlange. Und dann habe ich gedacht, was ist denn da? Und dann haben die so quasi gebetet und der Nächste und dann ging die so, ah, Halleluja. Und dann ging der Nächste, oh, danke Herr. Und so weiter. Und dann habe ich mir das so eine Weile angeguckt. Und dann habe ich gesagt, sag mal, werden die alle geheilt? Und dann sagen die, eigentlich alle. Aber die haben auch keine Ärzte. Aber Gottes Kraft war da und die sind geheilt worden. Und es ging wirklich fließbandmäßig. Die Kranken bitte nach dem Gottesdienst wie üblich hinten rechts. Bringt eure kranken Nachbarn mit. Und also ich habe da wirklich so eine Viertelstunde, okay, und dann hingegangen, gefragt, was hattest du? Oh, Schulter hat einen Unfall gehabt letzte Woche und jetzt vollkommen weg. Ist das ungewöhnlich? Nee, der Herr macht das so. Wir haben noch viel zu entdecken. Und es mag Zeiten geben, wo Gott unsere Gesellschaft in den Grundstrukturen erschüttert. Und wo es Glauben braucht für Zeichen und Wunder. Und wo wir Antworten haben, die die Gesellschaft in der Zeit nicht hat. Und es muss aber jetzt wachsen, damit es zu diesen Zeiten, die irgendwann kommen werden, in voller Schönheit blüht. Ich möchte, dass ihr heute Abend noch einmal zwei Sachen tut. Das eine ist, dass ihr Gott um Vergebung bittet und wenn es prophylaktisch ist, wo das einfach mitschwingt, dass es um euch geht. Weil das stört den Heiligen Geist, weil es geht um ihn. Und das zweite ist, dass ihr Gott sagt, ich stelle mich zur Verfügung. Ich möchte ein Schüler sein. Ich möchte reinwachsen. Okay? Und es ist eine persönliche Sache. Wir machen jetzt keine Gruppen, sondern wir haben eine Zeit der Stille, wo du Gott antwortest. Genau. Verstand ausschalten, tun. Dann gehe ich zum Pastor und sage, ich hab's erst jetzt bekommen, tut mir leid. Und dann sagt er, okay, stopp, der Jan hat noch was. Und es fällt mir nicht leicht, also wirklich, es macht mir auch nicht groß Spaß, um ehrlich zu sein, ja. Weil ich habe auch mal gern am Sonntag einfach mal, ja. Und ich sage das alles transparent, weil das einfach Teil von dem ganzen Prozess ist. Und ich merke, das Beste ist wirklich Verstand aus und tun. Ich tue es aber auch. Ich sage das der Gottesdienstleistung und dann ist es komplett deren Problem. Ich habe meinen Teil getan. Wenn die sagen, nein, passt nicht, hey, easy. Ich fühle mich dadurch jetzt nicht irgendwie nicht für voll genommen. Wenn die denken, sie sollen das sagen und nicht ich, vollkommen in Ordnung. Wenn die sagen, Jan, ist okay, ist das okay, wenn du das sagst? Also ich bestehe da überhaupt nicht drauf, aber dann tue ich's, ja? Und so darum, ich glaube, dass vieles einfach ganz praktisch ablaufen wird und ich erkläre die Dinge einfach. Und daher, das war jetzt sowas, mir ist klar geworden, nein, Gott möchte euch einen Vers mitgeben. Und es war eigentlich zu spät und darum, aber ich tue es, okay? Und für sie ist das übrigens auch nicht angenehm. Aber trotzdem, ich glaube, dass es euch segnet. Und es ist ein guter Vers und der liegt Gott tatsächlich am Herzen und er möchte ihn euch mitgeben. Da ihr zu ihm gekommen seid, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und köstlich ist, so lasst auch ihr euch nun aufbauen als lebendige Steine zum geistlichen Hause, zum heiligen Priestertum, um geistliche Opfer zu opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. 1. Petrus 2, Vers 4 und 5. Sehr schön. Nehmt ihn mit. Und ich glaube, dass das Gott echt auf dem Herz gedrückt hat, euch das mitzugeben. Er möchte euch aufbauen zu lebendigen Steinen. Amen. Wir sehen uns morgen.